Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 2. Guten Morgen, Freunde. Was für ein schöner Vers, Philipper 1. Nachdem er gesagt hat, wie kostbar sie sind und wie sehr er sie liebt, sagt er: Ihr seid wahrlich meine glorreiche Freude und die Krone der Belohnung geworden. Eines Tages sprach Gott zu mir über meine Schüler der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen und er sagte: Diese sind dein Preis, deine Herrlichkeit, sie sind deine Belohnung. Denk darüber nach. Paulus betrachtet die Menschen als seine Krone der Belohnung. Es wird so viel über Belohnung im Himmel gesprochen. Ich glaube das, weil Paulus es klar lehrt. Noch wichtiger ist, dass Jesus über Belohnung im Himmel spricht. Es wird so viel darüber gesprochen, was die Belohnung wohl sein wird. Hört zu, ein riesiges Haus macht als Belohnung im Himmel keinen Sinn, denn die Straßen sind aus Gold. Wow, Gott gibt mir ein großes Haus als Belohnung. Aber was ist ein Haus wert verglichen mit dem Asphalt der Straße, der ohnehin aus Gold ist? Für mich ist die einzige Belohnung, die im Himmel Sinn macht, Menschen. Darüber hatte ich einen prophetischen Traum, über den ich bereits gesprochen habe. Aber seit langer Zeit habe ich ein sehr klares Bild davon, dass die Belohnung im Himmel Menschen sein werden. Paulus sagt, dass du die Krone der Belohnung geworden bist. Darüber könnten wir viele Andachten machen. Denk mal darüber nach. Wenn du etwas als besondere Belohnung bekommst, dann wirfst du es nicht in eine Ecke. Wenn du eine besondere Krone hast, von der Jesus sagt, dass sie deine ganz spezielle Belohnung ist, wirst du sie nicht in eine Schublade stecken. Du wirst sehr gut darauf aufpassen. Wenn Menschen, die du durch dein Leben für Jesus beeinflusst hast, deine Krone der Belohnung sind, was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie für dich sehr wertvoll sind. Was bedeutet das also? Du wirst die Menschen plötzlich nicht mehr als Nervensägen sehen. Aber du weißt ja, dass die Leute das tun. So viele Leute sagen: Oh, die sind so schwierig, so kompliziert. Warum müssen wir mit diesen Leuten arbeiten? Das liegt daran, dass wir eine falsche Sichtweise über Menschen haben. Mein Freund, Menschen sollen dir keine Kopfschmerzen bereiten, sondern die Krone deiner Belohnung sein. Was wäre, wenn wir von nun an Menschen so sehen würden? Was wäre, wenn du eines Tages vor Jesus stehst und er dann sagt: Du hast deine Finanzen eingesetzt, um Menschen zu beeinflussen. Hier sind nun diese Menschen. Jesus lächelt dich an, weil du den Menschen seine Güte repräsentiert hast. Und du erkennst, dass diese Menschen für das Herz Jesu wichtiger waren als alles Geld der Welt. Und du erkennst, dass das Wertvollste immer Menschen sind, niemals Dinge. Wenn ich daran denke, dass Menschen dadurch berührt werden, wie wir uns um sie kümmern, wie wir sie lieben und wie wir Jesus dienen, berührt mich das sehr tief. Wenn ich sehe, wie kraftvoll unsere Schüler verwandelt wurden und nun andere Menschen beeinflussen, ist das die größte Belohnung, die ich je bekommen kann. Leute, lasst uns anfangen, alles für die ewige Belohnung zu tun, die Menschen sind. Denk nur noch an Menschen, wenn du an die Belohnung in der Ewigkeit denkst. Denk nur daran, was es im Herzen Jesu bewirkt, der sein Leben für die Menschen gegeben hat, wenn wir Menschen zu unserer besonderen Krone der Belohnung machen. Jetzt werden wir sie sorgsam behandeln. Schau, was Paulus sagt. Es ist alles so verbunden. Ich liebe dich zutiefst, deine kostbaren Freunde und du seid meine Krone der Belohnung. Er sagt, du bist meine glorreiche Freude. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die hauptberuflich für unseren Dienst arbeitet und sie macht eine unglaublich hervorragende Arbeit. Letzte Woche habe ich sie getroffen und ein Gespräch mit ihr geführt. Weißt du, was ich ihr gesagt habe? Ich sagte, weißt du, was meine größte Freude ist, dass du Vollzeit bei uns arbeitest? Es ist nicht die hervorragende Arbeit, die du mit uns für Gott leistest. Als ich sah, wie Jesus dein Leben durch die Verbundenheit mit uns verändert hat, deine Ehe wurde besser, dein Leben wurde besser, du liebst Jesus mehr, das ist meine größte Freude, nicht wie gut du für uns arbeitest. Überlege, wenn Menschen nicht deine Belohnung sind, musst du etwas in deinem Leben ändern. Bis morgen.